SWR 4 Baden-Württemberg. Selten, aber super, aber super, aber super. Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger. Millionen von Kinogängern und Schallplattenkäufern waren von ihr begeistert. Zara Leander war der Superstar der 30er und 40er Jahre. Unverkennbar ihre tiefe Stimme und das markante, rollende R. 1936 gelang ihr in Wien der internationale Durchbruch in Ralf Benatzkis musikalischem Lustspiel »Axel an der Himmelstür«. Darin sang sie ein Chanson, dessen Text schon voraussagte, was kurze Zeit später Wirklichkeit werden sollte. Ein Kinostar, du Sehnsucht tausender Mädchen, Kinostar, Idol der heutigen Zeit. Die UFA holte sie nach Berlin, wo sie in kürzester Zeit zum umschwärmten Kinostar aufstieg. 1937 entstand in Babelsberg ihr erster deutscher Spielfilm mit dem Titel »Zu neuen Ufern«. Ralf Benatzky komponierte auf ausdrücklichen Wunsch der Leander hierfür die passenden Lieder. Wie beispielsweise dieses. Man nennt mich Miss Vane, die berühmte, bekannte, yes sir. Yes sir. Die nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante, no sir. No sir. Bis Ende 1942 übernahm sie in 10 Spielfilmen die Hauptrolle. Auf dem Zenit ihres Erfolges fasste sie angesichts des fortschreitenden Krieges den Entschluss, Deutschland zu verlassen. Nach Kriegsende kehrte sie zurück und wurde mit offenen Armen empfangen. Einen besonderen Höhepunkt ihrer Karriere erlebte sie 1958 in Wien. In Peter Kreuters Musical Madame Skandalös riss sie das Publikum zu Beifallsstürmen hin. Man muss den Männern was bieten, wofür sind wir Frauen denn schön? Die Männer sind nur zufrieden, wenn sie einmal etwas sehen. In den 60er Jahren folgten die auf sie zugeschnittenen Musicals Lady aus Paris und Wodka für die Königin. 1973 startete sie eine große Abschiedstournee, die 176 Gastspiele in 9 Ländern umfasste. Doch ohne Applaus konnte sie nicht sein, sodass sie weiterhin gelegentliche Auftritte absolvierte. Eine Gehirnblutung setzte ihrer Karriere ein Ende. Sie verstarb am 23. Juni 1981 im Alter von 74 Jahren. Die Presseagenturen meldeten, mit ihr starb eine der letzten Diven unserer Zeit. Wenn ich durch mein Fenster schaue, Fenster meines Lebens, dann ist die Erinnerung ganz plötzlich wieder da. Öffnen wir das Fenster ihres Lebens und blicken dabei ganz weit zurück. Nach mühsamen Anfängen erhielt sie 1929 ihr erstes großes Engagement. 2 Jahre später gelang der große Durchbruch in Stockholm in der Franz Lehár-Operette »Die lustige Witwe«. Ihre Gesangspartie wurde mit Genehmigung des Komponisten eigens für ihre Altstimme transponiert. Bis zu ihrer Premiere in unseren Breiten waren in Schweden bereits rund 80 Lieder und Chansons von ihr auf Schallplatten erschienen. Darunter ihre Version des Marlene Dietrich-Klassikers »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt«. Nach Quellen Skuggure falla, rund kringen Thron schüchst da, o nattens Voglar alla, go ut i full. Nicht die Dietrich, sondern Greta Garbo und die Traumfabrik Hollywood wurden in Ralf Benatzkis musikalischem Lustspiel »Axel an der Himmelstür« parodiert. Die Uraufführung des Werkes fand am 1. September 1936 im Theater an der Wien statt, bei der Zara Leander ihr Debüt im deutschsprachigen Europa gab. Eingangs war bereits kurz die Rede davon. Sie spielte den sagenumwobenen und mit allerlei Allüren behafteten Kinostar Gloria Mills so brillant, dass es ihr die Türen zum österreichischen Filmgeschäft öffnete. Am 25. Februar 1937 kam der Streifen »Premiere« in die Lichtspielhäuser, ein Eifersuchtsdrama, in dem sie unter Mordverdacht geriet. Darin sang sie die Lieder »Merci mon ami, es war wunderschön« und »Ich hab vielleicht noch nie geliebt«. Ich hab vielleicht noch nie geliebt. alles war nur Flirt, nur Scherz. Von Wien nach Berlin zur UFA. Alle hier gedrehten Filme gerieten ausnahmslos zu Kassenmagneten. Gleiches galt für die darin enthaltenen Schlager, welche bald die sprichwörtlichen Spatzen von den Dächern pfiffen. Dazu zählt »Der Wind hat mir ein Lied erzählt« aus dem Film »La Habanera«. Darüber wird eine skurrile Entstehungsgeschichte erzählt. Der Schlager entstand in letzter Minute und war eigentlich reiner Zufall. Es gab ein großes Hin und Her, denn der Regisseur des Films wollte unbedingt die Liedtexte selbst schreiben. Als dies partout nicht gelingen wollte, wurde der Textdichter Bruno Balz beauftragt. Unter Zeitdruck schrieb er drei Texte, die Zara Leander vorgelegt wurden. Sie, der Star, sollte entscheiden. Kurzsichtig wie sie war, tippte sie mit dem Finger auf einen der drei Refrains. Es hätte also ebenso ein anderer werden können. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Manche ihrer Titel sang sie mehrsprachig, wofür ihr Aufnahmestudios in Berlin, Stockholm und Paris zur Verfügung standen. Anlässlich ihres 50-jährigen Schallplattenjubiläums erschien 1980 ein Doppelalbum unter dem Titel »Lang ist's her, Zara Leander international«, welches diese Raritäten wieder zugänglich machte. Hier ein Ausschnitt daraus. Il pleut sans traîne, je reste pour toi. Es regnet endlos, Il pleut sans trêve, die französische Version von Ich stehe im Regen. Auch Zara Leander stand ab 1942 nicht mehr ausschließlich auf der Sonnenseite. Reichspropagandaminister Goebbels trug ihr eindringlich die deutsche Staatsbürgerschaft an, welche sie ablehnte. Als der politische Druck immer stärker wurde und zudem die Kriegshandlungen Berlin erreicht hatten, fasste sie den Entschluss, auf ihr Gut in Schweden zurückzukehren. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Das im Film »Die große Liebe« beschworene Wunder ließ auf sich warten. Aufgrund ihrer Entscheidung, Deutschland zu verlassen, fiel sie bei uns in Ungnade und in ihrer Heimat war sie ebenso nicht willkommen, galt als Landesverräterin. Sie saß zwischen den Stühlen. Auf ihrem Landsitz widmete sie sich der Kindererziehung und wartete auf ein Comeback. Erst 1948 trat sie erstmals hierzulande wieder auf. Ihre Gastspielreise glich einem Triumphzug. 1950 entstand ihr erster deutscher Nachkriegsfilm. In Gabriela spielte sie eine mondäne Barsängerin mit dunkler Vergangenheit und stellte das Michael-Jahre-Chanson »Wenn der Herrgott will« vor. Wenn der Herrgott will, leuchten alle Sterne, leuchten durch die Nacht aus der weiten Ferne, wie ein Diadem am Himmelszelt. Und schauen auf unsere kleine Welt. Auch Jahrzehnte nach ihrer Premiere blieben ihre Lieder auf dem Plattenmarkt ein einträgliches Geschäft. 1958 warb ihre Plattenfirma. Unzählige Menschen verdanken Zara Leander ihre eindrucksvollsten Filmerlebnisse. Der starken Suggestivkraft ihrer eigenwilligen Persönlichkeit kann man sich ebenso wenig entziehen wie der faszinierenden Wirkung ihrer Stimme. Damals erschienen viele ihrer unvergesslichen Erfolge wieder neu, und zwar, wie der Werbetext versprach, in vollkommener Tonqualität. Reite, kleiner Reite, reite, immer weiter reite, dann lacht dir das Glück vielleicht. Ende der 50er Jahre neigte sich ihre Filmkarriere dem Ende zu. Stattdessen spielte sie in Operetten und Musicals, die teilweise voll und ganz auf sie zugeschnitten wurden und war häufig im neuen Medium Fernsehen zu bewundern. Zudem gab sie unzählige Konzerte und veröffentlichte regelmäßig neue Schallplatten, darunter ihre sehr hörenswerte Aufnahme des berühmten Mitternachtsblues. Mitternacht für Wenig später präsentierte sie einen weiteren Instrumentalhit in einer gesungenen Version, Wunderland bei Nacht. Auf der Rückseite der Platte sang sie Deine Welt ist die kleine Welt, ein sehr berührendes Schlaflied für die jüngsten Erdenbürger. Passend hierzu eine kleine Anekdote. Als ihre Kinder noch klein waren, ließ die Künstlerin es sich nicht nehmen, sie abends selbst zu Bett zu bringen. Sie setzte sich zu den Kleinen und sang ihnen ein Schlummerlied vor. Einmal war es etwas später geworden und die Kinder waren schon sehr müde und gähnten. Da sagte ihr Junge treuherzig, Mutti, darf ich gleich einschlafen oder willst du uns noch etwas vorsingen? Deine Welt ist die kleine Welt, ist die Welt voll Glück und Sonnenschein. Die Glocke schlägt acht, sie wünscht dir gute Nacht, schlaf ein, schlaf nun ein. Zara Leander, der Star von gestern, ist auch heute noch genau das, schrieb eine Züricher Zeitung im Jahr 1965. Das bewies der Premierenerfolg der weltberühmten Schwedin in der deutschen Erstaufführung des neuen Musicals Lady aus Paris im Berliner Theater des Westens. Das Publikum umjubelte sie trampelnd und bravo-rufend, blumenwerfend und klatschend von der ersten bis zur letzten Minute. Es gab 140 Vorhänge und der Schlussbeifall dauerte 32 Minuten. Sie sang »Ich bin eine Frau mit Vergangenheit«. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit, mit Vergangenheit in bewegter Zeit. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit, voll moralischer Unbefangenheit. Ihre letzte Rolle spielte sie im Musical Das Lächeln einer Sommernacht von Stephen Sondheim. 1975 stand sie damit in Wien auf der Bühne und drei Jahre später in Stockholm. Rund einen Monat nach der schwedischen Premiere erlitt sie ihre erste Gehirnblutung. Am 16. Juni 1979 gab sie letztmals eine Pressekonferenz, auf der sie ihren endgültigen Abschied von der Bühne bekannt gab. Ihr werdet mich nie mehr in einer Theaterrolle oder mit einem Mikrofon sehen. Sie verabschiedete sich mit den Worten aus ihrer letzten Rolle. Die Sommernacht hat nur noch ein Lächeln übrig. Ein Lächeln für die Alten, Schwermütigen und Einsamen. Adieu. Dieses Wort tut so weh, denn wenn ich heute gehe, kehr ich niemals zurück. Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger. Kennen Sie schon unsere anderen Podcasts? Jetzt abonnieren unter swr4.de. Die schönste Musik, die besten Hits. SWR 4 Baden-Württemberg.